Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag auf FSK 93,0, 101,4 im Kabel von 22 bis 0 Uhr. Heute haben wir ein Thema uns vorgenommen, das ja so überschrieben werden kann mit Reduktion. Bezug nehmend auf ein Buch von Peter Niklas Wilson, das den Titel hat Reduktion zur Aktualität einer musikalischen Strategie, geschrieben und zusammengestellt von Peter Niklas Wilson vor 12 Jahren und erschien 2003 im Schott Verlag, Schott Musikverlag International Mainz 2003. Darin stellt Peter Niklas Wilson zwei Fragen an Komponisten und Improvisatoren, um praktisch sein Buch zu dem Thema Reduktion zur Aktualität einer musikalischen Strategie durch die Gastbeiträge, die als Antwort zu diesen zwei Fragen entstanden sind, zu ergänzen. Eine der Fragen ist, und zwar die zweite: Wie sehen Sie die Relevanz reduktiver Ästhetik für die Musik der Gegenwart? Um dem Thema ein bisschen näher zu kommen, haben wir uns jetzt vorgenommen, wir, das sind Judith Hamann und Heiner Metzger, die wir heute im Studio sind, uns vorgenommen, Teile aus dem Buch vorzulesen, Teile von den drei Elementen, die in dem Buch zusammenkommen. Ich zitiere mal Peter Niklas Wilson aus seinem Vorwort. Eine neuerliche, breiter angelegte Auseinandersetzung mit Reduktion als musikalischer Strategie scheint daher mehr als überfällig. Entsprechend der Heterogenität der Ansätze und ihrer Wurzeln schien mir dabei ein systematisch-historisches Vorgehen wenig angebracht. Adäquater fand ich eine kaleidoskopische Optik, eine freilich, die durchaus um bestimmte Fixpunkte kreist. Drei Textstränge verweben sich in dem vorliegenden Band. Essays zu grundlegenden Aspekten musikalischer Reduktion, Kurzbetrachtungen einzelner paradigmatischer Stücke bzw. auf Tonträger dokumentierter Improvisation, Statements von Komponisten und Improvisatoren, Gastbeiträge, die ich als Fenster verstehe, die punktuell den Blick auf andere Sichtweisen auf das Phänomen werfen und auf wenigstens einige der Vielzahl von Musikern aufmerksam machen sollen. Das Buch hat ungefähr 140 Seiten und nicht nur deshalb, auch um der Musik breiten Raum zu lassen, werden wir nur einen Teil der Kurzbetrachtungen, Essays und Statements vorlesen. Zusätzlich zu Musiktracks von Komponisten, in dieser Sendung sind es vorwiegend, glaube ich, sind nur Komponisten, die auch zum Teil auf der dem Buch beiliegenden CD mit, wie er sagt, paradigmatischen Stücken oder ja, paradigmatischen Stücken dokumentiert sind. Also das ist praktisch eine CD mit Buch, und auf dem Buch, auf der CD sind einige der Tracks, die wir dann auch in der Sendung spielen werden, enthalten. Tracks von Morten Feldman, Karel Göwerts, Alvin Lussier, Corjun Aharonjan, Ernst Albrecht Stiebler. Und dazu genommen habe ich noch Kristin Wolf und Tom Johnson, von dem wir gerade gehört haben, Rational Melodies No. 1, mit Bassklarinette gespielt von Roger Heaton. Ich denke, wir machen gleich weiter mit Musik, und zwar mit einem Stück, das auch eine Nähe, zeitliche Nähe auf jeden Fall, zu dem später dann angesprochenen Stück von Morten Feldman hat. Und zwar ein Stück für Bassklarinette und Percussion, auch wieder gespielt von Roger Heaton. Okay, hören wir rein. Das ist ziemlich lang, 16 Minuten. Thank you. Reduktion zur Aktualität einer musikalischen Strategie von Peter Niklas Wilson. Vorwort. Der Titel weckt Erklärungsbedarf. Warum ein Buch über musikalische Reduktion? Warum nicht eines über Minimal Music, musikalischen Minimalismus oder musikalische Einfachheit? Die Frage ist berechtigt und doch schnell beantwortet. Der Begriff Minimal Music, so wie er gewöhnlich verwendet wird, engt das ästhetische Spektrum auf repetitive Patternmusik ein, wie sie Steve Reich und Philip Glass zum Markenartikel machten, eine Musik, über die in den letzten Jahren mehrere verdienstvolle Arbeiten erschienen sind. Musikalischer Minimalismus wäre von der Sache her angebrachter und provoziert doch den Minimal Music Reflex. Musikalische Einfachheit wiederum evoziert das diffuse Schlagwort einer neuen Einfachheit, wie es in der deutschsprachigen Musikpublizistik der 70er und 80er umhergeisterte. Musikalische Reduktion mag weniger vertraut klingen, aber auch weniger besetzt. Gemeint sind ästhetische Strategien der Verringerung musikalischer Komplexität, sei es auf der Ebene von Material oder Struktur. Musikalische Praktiken, deren Radius weitaus größer, deren Palette weitaus reicher ist, als es die Artefakte der arrivierten Minimal Music suggerieren, und weitaus virulenter. Denn nicht nur in der komponierten Musik der Gegenwart, sondern auch in der improvisierten sind derartige Ansätze in mannigfaltiger Differenzierung bedeutsam geworden. Aus der redseligen Praxis frei improvisierter Musik ist vielfach eine Kunst der äußersten Zurücknahme, der sparsamsten Gesten erwachsen, zweifellos auch durch Interaktion mit den Vokabularen eines Morton Feldman oder des späten Luigi Nono, AMM, die legendäre britische Improvisationsgruppe, berühmt für ihre langen, zurückgenommenen, mit einem Minimum an Material auskommenden Bögen, erlebt eine ungeahnte Spätpopularität. Improvisatoren wie Werner Daveldecker, Franz Hautzinger, Jim O'Rourke, Günter Müller, Sachiko M., Burkhard Stangl, Burkhard Beinz, Axel Dörner, Michael Renkel erproben die Musik der musikalischen Maßstabveränderung, der Verringerung von Ereignisdichte und der Verschiebung des dynamischen Spektrums in die Region des Leisen und Leisesten. Und nun Musik von Christian Wolff, ein Duo for Violins von 1950, späterer Zeit dann gespielt von Daniela Straßvogel, Violine, und Biljana Vučkova, auch Violine. Thank you. Null Stellen, Morten Feldman, Projektion 1, 1950. Schuld war allein der Wildreis oder die Akribie, mit der John Cage ihn zubereitete. Cage hatte seinen damaligen Wohnungsnachbarn Morten Feldman zum Essen eingeladen. John machte Wildreis so, wie man ihn machen sollte. Die meisten Leute wissen ja nicht, wie es geht. Man wartet, bis das Wasser kocht, gießt neues Wasser über den Reis, lässt einen weiteren Topf kochen und den Reis abtropfen. Und so weiter und so fort. Wir warteten sehr lange auf den Wildreis. Ich setzte mich an Cates Schreibtisch, nahm ein Blatt Briefpapier und begann, darauf herumzumalen. Und was ich da malte, war eine frei gezeichnete Seite karierten Papiers. Daraus ergaben sich die Register hoch, mittel und tief. Das erste Stück war die Projektion 1 für Solo Cello, die ich für den großartigen Cellisten Seymour Barab schrieb. Ich hatte gar keine Theorie und wusste nicht, was dabei herauskommen würde, aber hätte ich nicht auf den Wildreis gewartet, hätte ich nicht diese wilden Ideen gehabt. Hoch, mittel, tief. Ungefähre Längen, die sich analog aus der Länge der Klangkästchen ergeben. Und eine simple zweite Dreiteilung des Klangmaterials in Arco, Pizzicato und Flageolettöne, so einfach konnte Komponieren anno 1950 sein. Ein Komponieren, das weder auf die westliche Tradition noch auf die serielle Avantgarde zu rekurrieren schien, sondern in einer Art Tabula Rasa-Akt die grundlegenden Möglichkeiten von Musik ganz neu zu entwerfen, sich anschickte. Klang oder nicht Klang, kurz oder länger, hoch, mittel, tief. Klangfarbe 1, 2 oder 3. Auf so fundamentale, alles andere als metaphysisch befrachtete oder mathematisch hochkomplexe Optionen ließ sich das Erfinden von Musik zurückführen, wenn man wollte, wenn man bereit war, den ideologischen Ballast der europäischen Genieästhetik und das Komplexitätsdogma der europäischen Avantgarde zu ignorieren. Wenn man wie Satie an eine Musique dépouillée glaubte, reduzierte man Komponieren auf derart unspektakuläre Wahlmöglichkeiten, eröffneten sich völlig neue Perspektiven. Wie sagte Feldman, "Now that everything is so simple, there is so much to do." Eine Prognose, die durch Morten Feldman und Christian Wulffs Komponieren der kommenden Jahre bestätigt wurde. Reduzierte man den Wirkungsradius des Komponisten so radikal wie in der Projektion 1, so blieb freilich vieles unentschieden. Vieles, das an die Spieler zur Entscheidung delegiert wurde. Musiker, die mitunter die schlichten Konturen der ersten grafischen Partitur der Nachkriegsavantgarde nicht als Handlungsanweisung zur Herstellung eines unprätentiösen Klangraums oder einer Klangleinwand, wie Feldman sagte, betrachteten, sondern als Freiraum für individuelle Klangdramen. Einige Musiker meinten offenbar, Feldmans Verzicht durch umso mehr Eigenaktivität kompensieren zu müssen. Bloße Neuzuteilung der kreativen Handlungsschritte statt konsequente Minimierung musikalischer Handlungen. Mit den Klängen habe er zugleich die Spieler befreit, sagte Feldman später. Das war keine Feststellung, sondern eine Klage. Er hatte gelernt, dass man musikalische Reduktion vor dem Horror vacui anderer schützen musste, und sei es durch verbindliche Notation. Nun im Folgenden dann ein Stück von Karel Göwerts, die Compositie Nummer 4 mit Dode-Tönen, Tonen. Von 1952.

Zwei bewusst sehr pauschal gehaltene Fragen gaben die Impulse für diese Stellungnahmen. Erstens, wie schätzen Sie die Bedeutung reduktiver Strategien für Ihr eigenes Musikdenken und Ihre eigene Musikpraxis ein? Hier eine Antwort von Ernst Abrecht Stiebler, Komponist. Ich halte reduktive Strategien für unumgänglich. Scheinbar steht uns ein riesiges Materialreservoir zur Verfügung. Anything goes. Aber nur, solange man sich umstandslos seiner bedient. Sieht man genauer hin, ist vieles davon bereits vom Zahn der Zeit angefressen. Es geht uns wie Leuten, die im heutigen Wohlstand nur scheinbar reich sind, tatsächlich aber in ihrer geistig-psychischen Verfassung arm, gebrochen und häufig auch krank. Da kann es dann mit einem Male schwierig werden, überhaupt noch etwas zu finden, was trägt. Feldman hat mit seinem Fokussieren des Klangs die Richtung gewiesen. Konzentration auf das Wenige, das wirklich bewältigt und verantwortet werden kann, von einem heutigen, fragilen Ego. Keine großen Synthesen, fantastischen Spektren, Steuerungsmodule für Tonhöhen und Tondauern, Variable und so weiter. Das sind technische Utopien, das hat mit Science Fiction zu tun, dem modernen Glasperlenspiel. Wir müssen nicht von unseren Parolen ausgehen, wie Gottfried Benn sagt, sondern von unseren Beständen, und die sind doch eher zweifelhaft, brüchig und vor allem widersprüchlich. Es geht nicht um das Große, sondern um eine Art Dokumentation des Überlebens heute. Nur das kann, glaube ich, vielleicht Authentizität erlangen. Das ist keine Technikfeindlichkeit, wohl aber Technikkritik. Das reduktive Verfahren verstehe ich als eine permanente Kompositionskritik. Eben keine Dauerwiederholung von Patterns. Reduktives Komponieren beginnt für mich da, wo die Minimal Music aufhört. Aber auch keine uferlosen Varianten, durch serielle Siebe geschüttelt, die zuletzt in eine technologisch stimulierte Betäubung führen, obwohl heute viele gerade das wollen. Da sind dann die Bloch'schen Ingenieursschamanen nicht weit. Auch die wirken in beide Richtungen im Sinne einer Euphorisierung oder häufig effizienter als veranstaltete Betroffenheit zwischen Lust und Panik schwankend. Die zweite Frage: Wie sehen Sie die Relevanz reduktiver Ästhetik für die Musik der Gegenwart? Die Antwort von Ernst Abrecht Stiebler: Ich glaube, dass die Relevanz reduktiver Ästhetik heute sehr unterschätzt wird. Sie beteiligt sich nicht an der intellektuellen Spaßgesellschaft, dabei hat sie eine sehr honorige Tradition. Debussy, der sagte, er komponiere, indem er die Töne weglasse, die ihm nicht gefielen. Schönbergs Reihentechnik ist gegenüber der freien chromatischen Atonalität ein reduktives, selektierendes Verfahren. Webern reduzierte auf 3- und 4-Tongruppen, emanzipierte aber vor allem die Pause, zunächst ein Nichts, die Stille, die zu einem neuen Klangbewusstsein führte. Cage schließlich konnte mit Hilfe des Zufalls internationale Einzelereignisse etablieren. Ich glaube, wir können aus dieser großen Tradition, die natürlich auch unmittelbar in die Romantik und Klassik zurückreicht, nicht einfach aussteigen. Sie hat sich, wie ich meine, eben nicht in die Breite entwickelt, wie es heute manchmal scheinen mag, sondern gleichsam in die Tiefe, in den Raum, in die Stille. Sie hat eine Tiefenperspektive gewonnen, die immer, wie es das Wesen der Musik ist, zugleich nach außen und innen dringt. Das Überschreiten, das Durchdringen dieser Grenze ist ihr Thema. Sie erreicht ebenso Kafkas Zimmer, von dem dieser sagte, dass es jeder in sich trüge, wie den fernsten Punkt der Erde. Feldmans Oper Nessa nach Beckett symbolisiert für mich diese große Tradition. Da gibt es keinen Klangrausch und keinen Schock. Aber die Konzentration auf diesen Bereich zwischen innen und außen, wo die Konturen verschwimmen, nicht wegen der Ungenauigkeit, sondern im Gegenteil wegen der Genauigkeit seiner reduktiven Kompositionstechnik, bei der wie unter dem Mikroskop Linien zu Flächen werden und Punkte zu Feldern, Feldern von Intensität. Im Folgenden wieder ein Stück von Christian Wolff, interpretiert von Frederik Arschewski, und zwar For Prepared Piano von 1951. Nein, ich korrigiere mich. Wir hatten ja gerade das Statement von, die zwei Statements von Ernst Albrecht Stiebler gehört und jetzt eine Komposition von Ernst Albrecht Stiebler im Klang 1 für Akkordeon. Ein längeres Stück, fast 20 Minuten, von Theodore Ancelotti, gespielt auf dem Akkordeon. Thank you. Musik.